Miau und Mädel, Leute. Weiter geht's mit der Highlight-Lesung aus Die Antwort auf die Träume. Wir sind jetzt bei Kapital 4, eine Dauerfreundschaft. Es ist halt schon bezeichnend, wie viel Rainer in dieser Geschichte verarbeitet. Deswegen muss ich dieses ganze Sexgeplänkel gar nicht lesen. Es gibt in dieser Geschichte einfach Passagen, die sagen so viel mehr aus. Rainer zögerte und dachte an ihr Gespräch zurück, um sich zu erinnern, über was sie gesprochen hatten. Ja, reicht eigentlich schon hier. Als es ihm wieder einfiel, sagte er: Ich habe mich da schon öfter gefragt. Sie sah ihn fragend an, und er wusste, dass sie seinen Gedankengang nicht folgen konnte, was erstaunlich ist, weil das sonst in seinen Geschichten immer alle Charaktere können so etwas. Also sagte er, Punkt. Ich meine, was du über meine Potenz gesagt hast. Sie lächelte. Was hast du dich schon gefragt? Er wurde etwas rot und verfiel ein wenig zurück in seine Schüchternheit. Will nicht mehr langsam bleiben. Ich habe es schon manchmal gespürt, wen ich es mir selbst gemacht habe, sagte er schließlich. Es gab Tage, an denen ich kaum oder gar keine Pause gebraucht habe und direkt ein zweites Mal kommen konnte. Einmal sogar ein drittes Mal. Sie stützte sich auf ihren Ellbogen, als sie ihn ansah und sagte: Du bist etwas Besonderes. Und mit besonders, Rainer, meine ich. Mann, ey. Ist doch nicht zu fassen. Das habe ich schon an deinem Brief begriffen. Wie kommt es, dass du keine Freundin hast? Er lachte bitter auf. Du hast doch bestimmt gemerkt, dass ich sehr schüchtern bin, oder? Sie schüttelte den Kopf. Ich meine, sagte sie, du hast dich etwas geschämt, mich anzusehen oder anzufassen. Nein, nicht etwas. Er hat wortwörtlich nichts gemacht. Gar nichts. Er war komplett verschüchtert. Aber nachdem ich dich etwas angestupst habe, ist das doch kein Problem gewesen. Doch, er hat nichts gemacht. Ich wiederhole es. Aber das kann sie natürlich nicht so sagen. Das würde der Rainer so nicht hören wollen. Du bist eben etwas schüchterner und? Ich denke, auch wenn ich im Bett noch so gut bin. Bist du nicht. In einer Beziehung werde ich dadurch nicht halten, leichter führen können. Was? Hä? Nö, ich komme nicht mit. Tut mir leid, vielleicht kommt ihr mit. Nee. Man kann es sich aber zum Glück dann durch die nächsten Sätze erschließen. Und sie sah ihn mit großen Augen an. Meinst du, dass du als Mann, das ist groß geschrieben, wir hätten nicht begriffen, dass sie es betonen möchte. Deswegen sagt Rainer nochmal, sie betonte das Mann. Nur, dass ihr es jetzt verstanden habt. Ja? Bist du bei einer Beziehung nicht auf Sex aus? Er sah sie an. Doch natürlich wünsche ich mir Sex in einer Beziehung, aber das ist eben nicht alles, woraus eine Beziehung bestehen sollte. Oder siehst du das anders? Er erinnerte sich an seinen Brief und fügte hinzu: Es sei denn, man führt eine sexuell bezogene Beziehung oder, wie man es meistens nennt, eine Dauerfreundschaft. Sie lächelte und lehnte sich wieder zurück. Ich dachte schon, ich muss dich gleich wieder loslassen. Diese Aussage irritierte ihn. Ja, mich irritiert die auch. Was meinst du damit? Punkt. Du bist ein Mann, wie sich viele Frauen einen wünschen. Eine Beziehung besteht wirklich aus mehr als Sex, aber dennoch ist es einer der wichtigsten Bestandteile. Und Rainer ist bekanntlich der einzige Mann oder einer der wenigen Männer auf dieser Welt, die Frauen nicht einfach nur zum Fucken wollen, sondern auch Gefühle haben. Nicht wahr? So ist das. Er sah sie an. Ich habe nicht vor, meine Leidenschaft fallen zu lassen, wenn ich eine feste Beziehung führe. Sie sah ihn überrascht an. Nach einer Weile lachte sie. Wäre, ohne Ä, sondern mit EH, wäre ich jünger oder du älter, würde ich dich nie wieder gehen lassen. Was hat es damit zu tun? Er sah sie an. Er freute sich über diese Aussage. Dann sagte sie: Du bist potent wie nur wenige. Und so schnell zu einem Orgasmus hat mich noch niemand gebracht. Was daran lag, dass ich durch dich sehr erregt gewesen war. Noch dazu habe ich durch dich zwei in kurzer Zeit bekommen. Er sah sie an. Warum bist du eigentlich so schnell noch einmal gekommen? Verdutzt sah sie ihn an. Könnt ihr mal aufhören, euch ständig anzusehen? Ihr seht euch an, das habe ich verstanden. Guckt ihr immer kurz weg und deshalb muss man das nochmal schreiben, oder? Also. Mit einem Lächeln sagte sie: Das liegt daran, dass ich erst gekommen bin. Und ich komme nicht mehr mit. Jetzt sah er sie verdutzt an. Oh. Sie lachte. Du verstehst das noch nicht? Er schüttelte den Kopf. Wen eine Frau kommt, ist es anders als ein Mann. Die meisten Männern, zu denen gehörst du offenbar nicht. Stimmt, Rainer gehört nicht zu Männern, das ist richtig. Rainer ist ja auch kein Mensch mehr. Er kann auch kein Mann sein. Rainer ist ein 5-jähriger Junge im Körper eines Ogers. Mehr nicht. Zu denen gehörst du offenbar nicht, fügte sie mit einem Blick auf ihn hinzu. Ja, sie guckt ihn. Ja, ist okay jetzt. Ich werde gleich echt sauer. Wen eine Frau einen Orgasmus hat, sagte sie. Punkt. Ist es, als würde ein Tropfen Wasser auf eine heiße Herdplatte fallen. Also ich rede ja gerne in Bildern, ne? Aber dieses Bild verstehe ich nicht. Vielleicht stehe ich wirklich auf einer langen Leitung. Vielleicht versteht ihr das Bild, aber ich als Mulle, es tut mir sehr leid, Rainer. Ich komme damit nicht klar. Sie ist befriedigt, aber es können noch mehr kommen. Noch mehr Tropfen, die auf eine Herdplatte fallen, die heiß ist, und dann verpuffen? Was ist denn daran wie ein Orgasmus? Verstehst du? Verstehst du? Eine Frau ist wie ein See voller Lust. Diese Geschichte ist wie ein Meer voller Frust. Halt die Fresse, Rainer. Er sah sie an. Sie drückte sich an ihn und küsste ihn in den Nacken. Das ist jetzt die ganze Erklärung für die Sache mit dem Scheißtropfen Wasser auf der heißen Herdplatte, oder was? Ich wollte... Mann! Okay, Leute, ihr müsst mir das in den Kommentaren erklären, was sich Rainer dabei gedacht hat, weil er erklärt es mir nicht und ich komme darauf nicht klar. Vielleicht Mullen unter euch? Ich weiß nicht, meine herzallerliebte Neftis? Meine Göttin? Bitte richte deine Tiara und sage mir mit deiner engelsgleichen Stimme, was ich damit anfangen soll. Ich flehe dich an. Oder Luna, sag du mir das. Und wenn du es nicht weißt, frag deinen Mann. Grüße und Liebe gehen raus. Ihr müsst mir das sagen, bevor wir unseren Dreier, Vierer, keine Ahnung, was das inzwischen wird, haben, weil ich muss das vorher wissen. Ne? Gut, also ja, Rainer sagt in seinem Brief, stand, dass er eine Damefreundschaft wollte. Achso, und deshalb hat sie Angst, dass sie ihn bald wieder loslassen muss. Ja, es wäre tragisch, weil sie noch einige Ideen hat, was sie mit ihm machen möchte. Weil er noch so viel lernen möchte und reife und erfahrene Frauen mag, ja. Deshalb, ja, fragt sie ihn jetzt nach einer Dauerfreundschaft und er freut sich ganz dolle, klar, und ist ganz glücklich, hochgefühlt, blub, bla. Und dann, möchte sie jetzt wissen, ob Rainer, weil er selbstständiger Autor ist, statt ein langes Wochenende eine gemeinsame Woche mit ihr verbringt. Ja, das, was Rainer immer von den Mullen möchte. Den selbstständigen Krankenschwestern. Ja. Okay, also sie möchte die ganze Woche bei ihm verbringen. Und, aha. Ja gut, jetzt führt er sie zum PC. Romantisch. Unsinnvoll. Und... dann ist ein Schreibprogramm zu sehen. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Und auf dem Bildschirm des PCs das Schreibprogramm zu sehen war. Sie sah sich kurz an. Ich verstehe nicht, sagte sie. Lies, verlangte er. Sie ließ einige Sätze. Ich lasse auch einige Sätze, nämlich an mir vorbeiziehen. Und sagte, Punkt. Ich habe das schon irgendwo mal gelesen, sagte sie. Ja, wen du die Romane der Liebe von Olaf gelesen hast. Bitte was? Wundert mich das nicht. Ja, natürlich wusste er, dass sie das gelesen hat. Muss sie gelesen haben. Es gibt wirklich sehr wenig Erotikromane von Self-Publishern auf Amazon, Leute. Fast gar keine. Total leeres Feld. Da muss man alles kennen, wenn man Erotikromane liest. Definitiv. Sie sah ihn an und sagte, das kann nicht sein. Er lächelte und sagte, warum? Weil der Schriftsteller, der diese Werke geschrieben hat, viel Erfahrung hat. Über Sachen schreiben und sie wirklich zu kennen, sind Unterschiede. Wen es um Schreiben geht, stimmt das, sagte Rainer. Was meinst du damit? Ich bin Olaf. Düm, düm, düm. Das heißt, eigentlich ist Olaf mein Künstlername. Sie sah ihn an. Du meinst, du verdienst dein Geld mit dem Schreiben von Büchern? Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. Ich wünschte, das würde gehen. Aber es ist einer von verschiedenen Wegen, ich mache. Ich mache außerdem Videos im Internet, indem ich über Musik und Spiele berichte. Ja. Er öffnete das Videoschneidprogramm. Ich möchte das betonen, das ist aufgeteilt in Video und Schneid und Programm, aber Schneid ist geschrieben, als würde es schneiden. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch. Das ist meine Arbeit. Sie drehte sich zu ihm um und fragte, was willst du damit sagen? Ach so, ja, jetzt sagt er ja nur, dass sie eine Woche bei ihm bleiben kann, weil er ja ganz toller selbstständiger YouTuber und Autor ist. Und einer, den sie kennt. Das findet sich ja auch später noch wieder auf den Wegen des Lebens. Und da ist er schon ein berühmter Autor. Ja, also, ja, wiederholende Muster. Rainer muss schon bekannt sein und die Mulle muss ihn im Nachhinein mit etwas Positivem verknüpfen können. Und noch beeindruckter von ihm sein, als sie es jetzt ohnehin ist. Das ist wichtig. Und, oh Gottchen, nicht schon wieder dieses Wortspiel. Wenn die Woche vorbei ist und du noch immer eine Dauerfreundschaft willst, sagte sie, werde ich mit Freuden die Frau sein, die regelmäßig zum Kommen kommt. Rainer ist ganz furchtbar stolz. Ich glaube, er denkt, er hat dieses Wortspiel erfunden und er muss es ganz oft anbringen, egal ob in dieser Geschichte oder in Kontakt mit Bärchen oder in einem Stream. Ne? Es ist doch zum Kotzen, ehrlich. Weil er halt genauso reagiert wie hier in der Geschichte. Er lächelte über ihr Wortspiel. Ja, Rainer findet dieses Wortspiel toll. Genauso wie Rainer auch immer sagt, die bösen Hater, reagieren jetzt auf meine Zweideutigkeiten. Ich würde das ja gar nicht machen. Aber der Einzige, der auf seine Zweideutigkeiten reagiert, ist der Rainer. Bei jedem Mal, wenn er irgendetwas sagt, bin ich darauf vorbereitet, dass er das im nächsten Moment dann auch hinzufügen wird? Zweideutigkeit. Da werden die Hater jetzt bestimmt aufmerksam. Nee, Rainer, das bist halt schon du. Niemand sonst findet das witzig oder bemerkenswert. Nur dein Verstand auf dem Niveau eines 10-Jährigen, der Pornos entdeckt hat. Mehr nicht, ja? Der jetzt irgendwie dann aus einer Mischung aus Scham und Lustigkeit dann Penis an irgendeine Schulwand kritzelt. Aber über dieses Niveau geht es halt bei Rainer nicht hinaus. Pensi ist schon wieder hart und steif, natürlich, und sie fordert ihn auf zu einer weiteren Runde. Es ist schon ziemlich dunkel. Aha, und seine Penispumpe liegt auf dem Nachtkästchen. Nachtkästchen. Und er möchte sie beschämt weglegen, unauffällig, aber sie lacht dann und fragt dann, was er da hat. Und sie sagt ihm, sie hat auch noch ein paar Sachen im Auto, die sie dann später holen wird, wenn er nichts dagegen hat. Sie legen sich dann nebeneinander, aber Rainer ist halt jetzt nur noch halb steif, weil sie sich zu viel Zeit gelassen hat. Ah ja, und jetzt spricht sie ihn auf seine Vorlieben an, von denen er im Brief geschrieben hat. Nämlich die, um es mit Rainers Worten zu sagen, 6-9er-Stellung, die übrigens in seinem Steckbrief nicht als Vorliebe erwähnt ist. Ich muss das bemängeln, es geht so nicht. Naja, jedenfalls, naja, ihr könnt es euch denken. Seine Manneskraft erbebt erneut. Zusammen begaben sie sich so auf eine lange Reise der Lust. Damit endet das Kapitel. Wir werden also, Gott sei Dank, mit dem nächsten, wo sind wir inzwischen? Fünften oder sechsten? Auf jeden Fall mit dem nächsten gemeinsamen, natürlich, Orgasmus verschont. Aber wir können davon ausgehen, dass es so passieren wird. Und das nächste Kapitel, und es ist ein Kapitel, denn es heißt hier Kapitel 5, aber in der Inhaltsangabe heißt es Kapital 5. Ne? Und es heißt 3 Tage später. Ich kenne viele Kapitel, die so heißen. Also es gibt ganze Fantasy-Romane, die haben keine eigenen Kapitel, sondern der Autor, der zählt immer nur, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Von dem Cliffhanger bis zur nächsten Szene oder, ne? So. Und dann heißen die Kapitel immer, okay, 3 Minuten später, am nächsten Tag, Sonnenaufgang. 5 Jahre danach. Jedes dieser Kapitel heißt dann so. Kennt man. Rainer wachte wie üblich als erster auf. Ja, aber dafür halt zwischen 12 und 16 Uhr, ne? Gut, er fährt jetzt zum Bäcker. Die Bedienung kennt ihn und lächelt. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Er kannte die Frau und die Familie des Bäckers seit seiner Kindheit. Dann lächelt die erst recht nicht, da bin ich mir sehr sicher. So wie Rainer ja auch wieder festgestellt hat, okay, seine Festnetznummer ist geleakt worden und das geht ja nicht, weil er hatte diesen Privatkontakt zur Telekom Und er hat die Nummer nur zwei Leuten gegeben, nämlich der Polizei und seinem Techniker, Handwerker, jemand, der sein Auto reparieren will, jedenfalls. Oder haben, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall jemandem, dem er absolut vertraut, der würde das nie tun, weil der kennt Rainer schon seit seiner Kindheit. Entschuldigung, genau das ist doch erst recht ein Grund, das zu tun. Das kapiert der Rainer nur nicht. Ich habe heute leider nicht viel Zeit und möchte schnell wieder nach Hause. Gibst du mir bitte 20 Semmeln und 4 Brezeln? Ich finde, das ist zu wenig. Ich meine, sie muss doch auch noch was zu essen abbekommen, oder nicht? Ich glaube nicht, dass das für ihn reicht. 20 Semmeln und 4 Brezeln. Was hat denn der vor damit? Sie packte, was er wollte, in Tüten und reichte sie ihm. Im. Ich werde es wie üblich am Ende des Monats bezahlen. Rainer noch als Zechpriller beim Bäcker. Stellt euch mal vor, der geht da fast jeden Tag hin, weil die hat festgestellt, okay, die letzten 2 Tage war er anscheinend nicht da. Also geht er jeden Tag hin. Wir wissen, wenn er das Geld hätte, würde er es auch tun und sich diese Fladenbrote mit einer Kugel Mozzarella und 3 Kugeln Tomaten und so holen und sie sich im ganzen Nei schüren. Aber ich zahle wie immer am Ende des Monats. Nö, ist klar. Wenn sie ja wieder YouTube-Schäkeln gibt, ne? Weil jetzt gerade sind die aus. Blöd. Oh Gottchen. Ja, es hat sich schon rumgesprochen, dass der Rainer befuggt wurde, denn er hat wohl die Fenster offen gelassen. Die Nachbarn haben das Gefuckel gehört. Und wahrscheinlich auch ein vorbeikommender Jogger, der ist dann zurückgekommen und hat ihnen gesagt, wie toll und ausdauernd und überhaupt voller Manneskraft der Rainer ist. Ja. Der durfte dann aber nicht auf den Hof und wurde. Kann bitte der nächste Hater, der eine laute Stimme hat, der beim Rainer zufällig rumsteht. Ja, keine Aufforderung und ich befürworte es nicht, aber wenn einer sowieso da ist, gerade, kann der dann bitte dahin joggen und dann genau Wort für Wort das wiederholen, was in Rainers Geschichte der Jogger sagt zu dem Pärchen, wo Rainer gerade am Fucken ist. Ganz laut. Geht das? Gut, ja, auf jeden Fall. Hier steht's. Du kommst seit fast einem Jahr täglich um 7:30. Da frage ich mich an dieser Stelle jetzt, meint sie, er kommt zum Bäcker oder er lässt generell das Fenster offen und kommt seitdem jeden Morgen täglich um 7:30, nachdem er sich den Maulwurf heiß poliert hat? Also, im Kontext dieser Geschichte ist das schon fraglich. Ja, jedenfalls freut sie sich für ihn. Während er zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass ihn ein paar Leute verdächtig wissend anschauten. Oh, ich erinnere mich, dachte er, als er sein erstes Buch veröffentlicht hatte. Punkt. Was ein erotischer Roman war, etwas, was viele als unmoralisch gesehen hatten, war es dasselbe. Aber er hat ihn doch also als Olaf geschrieben. Wer soll denn darauf kommen, also Olaf, ja, bitte. An wen hat er denn das zum Lesen weitergegeben in seinem Discord, dass das ganze Dorf das schon weiß? Vor allem, wenn die alle wissen, dass er noch nie Sex hatte. Gut, er fährt dann noch in einen Laden, wenn man nicht Auto fahren kann, um Brotaufstrich und O-Saft zu besorgen. Er beschreibt jetzt das Dorf, interessiert uns nicht, ist langweilig, alle wissen Bescheid. So. Er grüßte höflich, halte ich für unwahrscheinlich. Als er wieder zu Hause war, ging er in die Küche und legte die Brötchen in eine Glasschüssel, sowie auch die Brezeln, die nicht hineinpassten, ließ er in der Tüte. Wir erinnern uns, es sind 20 Brötchen. Was hat denn der für eine Glasschüssel, dass die alle und noch ein Teil der Brezeln da reinpassen? Ein Grund, warum er den Bäcker so mochte, war, dass die Brötchen lange haltbar waren. Natürlich, 20 Stück. Ist es schon beeindruckend, dass die bei Rainer den Tag über halten. Ne? Bei anderen Bäckern sind die dann direkt trocken dann. Der muss die dann an dem Tag immer essen. Sonst sind die danach nicht mehr gut. Okay, Marmelade, Honig, andere Sachen, die man zum Frühstück benötigt. Ich denke nicht, dass Rainer weiß, was man alles als normaler Mensch zum Frühstücken benötigt, aber hey, den O-Saft füllte er in eine Glaskaraffe. Ich bin verblüfft, dass er dieses Wort kennt und zuordnen kann. Ja, er bringt ihr jedenfalls Frühstück. Und sie ist natürlich beeindruckt, dass er schon beim Bäcker war. Klar, natürlich. Er hatte sie nun schon viele Male geliebt, doch noch immer fand er sie wunderschön und erotisch. Oh, und er wird schon wieder rattig. Hä? So wie sie da lag und ihn anschaute, musste er sich zusammenreißen, um ihr zu widerstehen. Wie sie ihm immer wieder mit Vergnügen bewies, bedurfte es nur einer kleinen Unaufmerksamkeit seinerseits, und er lag über ihr, ohne zu wissen, wie er dahin gekommen war. Bitte? Oh Mann. Oh, das ist nicht zu fassen. Nee, ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ja, sie wollen gerade wieder gucken. Da klingelt ihr Handy. Na, blöd. Ah, gut, aber während sie jetzt mit ihrer Freundin telefoniert, darf er sie ruhig weiter berühren. Klar, kennt man. Naja, das ist ja die Julia. Ja, Julia fragt, wie alt er ist, und dann wird er gefragt, ob er schon mal mit zwei Frauen versuchen wollte. Und natürlich wollte er. Ich meine, ich bin ein Mann und ich denke, es gibt kaum einen, der das nicht hat. Ja. Und würdest du es denen heute gern mal versuchen? Ja. Und sie schalten dann die Julia auf laut und dann eine angenehme und leicht erregte Stimme sagte: Ich habe gesagt, du sollst ihm sagen. Punkt. Dass wir uns, wen er will, auch gegenseitig lieben und er zuschauen kann und bei Bedarf mitmachen. Jo. Mit vor erregender Stimme sagte er: Hä? Mit vor erregender Stimme. Na gut. Sagte er: Bitte kommt vorbei, ich will euch beide so sehr lieben, wie ich kann. Ich möchte so sehr kotzen, wie ich nur kann. Julia stieß einen Freudenschrei aus, der durch das Handy verzerrt. Punkt. Ist doch nicht zu fassen. Caroline sah ihn an und sagte: Punkt. Sie ist noch viel länger ohne Mann gewesen als ich. Sie wird dir viel abverlangen. Ja, sie fucken dann wieder, ist klar. Er streichelte mit seinem Pinsel über ihren Kitzler und ihre Schamlippen. Ich will dich, stöhnte sie und zog ihn auf sich, was ihn zwang, direkt in sie einzudringen. Er spürte ihre Wärme und das unerwartete Eindringen ließ ihn nach zweimal Zustoßen kommen. Er stöhnte und spritzte. Sie sah ihn entgeistert an und sagte: Nein, nicht so. Das fällt ihr jetzt auf und ein? Sie sah enttäuscht aus, doch sie ließ ihm keine Zeit, es zu bedauern. Sie drückte ihn von sich und drückte ihn auf die Matratze. Ja. Ja, ist okay. Naja, Kapital, jetzt sind es wieder Kapitale. Sex im Orgasmusrausch. Das kann nur fantastisch werden und sehr viel Text, den ich nach Möglichkeit ignoriere, weil es immer dasselbe sein wird. Ja, Kapitel 6 beginnt mit gnadenlosen Gefucke. Sie quält ihn damit, dass er zwei und drei und vier Orgasmen hat und sie immer noch mehr von ihm will und das ist eine Qual. Da er gerade gekommen war, spürte er weiterhin den mittlerweile stechenden Schmerz, doch sie machte gnadenlos weiter. Wie bitte? Alles klar. Gut. Weiter im Text. Sie wollte einen Orgasmus durch ihn bekommen, wollte ihn in sich spüren und wollte seinen Saft durch die Freuden eines Orgasmus erhalten, durch die Anstrengung einer lustvollen Zusammenkunft und nicht, indem er aus Versehen in ihr kam. Er stieß nun tief und hart. Dabei ignorierte er den Schmerz, den er verspürte. Was? Zur Hölle? Jetzt mal im Ernst. Das alles unter dem Tenor, dass er was wieder gut zu machen hat, weil er immer zu früh kommt. Was stimmt denn nicht mit denen? Gut, ich sollte eher fragen, was stimmt mit denen, aber dann sagt ja niemand was. Sonst herrscht diese bedrückende Stille. Gefucke, gefucke, gefucke. Sie ist jetzt gekommen und als sie ihre Lippen von ihm nahm, flüsterte sie: Danke. Doch er hörte nicht auf. Sie sah ihn an und fragte: Du kannst weitermachen? Ich werde dir die Lust verschaffen, wie du verdienst. Sie lächelte. Du bist wunderbar. Sie stöhnte, als er wieder schneller wurde. Seinen eigenen Schmerz nahm er kaum wahr. Er küsste sie und ihr Körper spannte sich wieder. Ja, das ging fix. Na klar. Sie würde dieses Mal schneller kommen. Die Lust einer Frau war stärker als die eines Mannes. Doch auch er spürte erneut das Ziehen, was einen weiteren Beschuss erahnen ließ. Beschuss, ja. Beschissen. Richtig beschissen. Das alles, Rainer. Okay, sie kommt jetzt, aber er hält sich zurück, denn er weiß, dass er an diesem Tag noch öfter kommen muss. Und er braucht seine Kraft noch. Also er ist jetzt zum, ich weiß nicht, vierten, fünften Mal hintereinander genötigt worden, unter Schmerzen, zu kommen. In Vorbereitung darauf, dass er an dem Tag nur ein Sexsklave sein wird, der keine Wahl hat. Das ist so schön, ja. Das ist wirklich ironisch. Okay, sie kommt jetzt dann nochmal. Und dann sagt sie, es ist genug, du sollst deine Kraft aufheben. Sonst macht Julia mir noch eine Szene, dass ich dich zu hart rangenommen habe. Ich mach dir gleich eine Szene, du. Gut, er erschlafft und glitt aus ihr heraus. Plopp. Sie besprechen jetzt, wie lange es dauern wird, bis Julia kommt. Und Caroline sagt ihm, wir sollten noch kurz liegen bleichen. Ja, bleich dir mal vor euch hin. Es wurde ja gesagt, dass blasse Leute bevorzugt werden von der Julia und dem Carsten. Dann ist das bestimmt gut, wenn die noch ein bisschen bleichen. Okay, und wenn die Julia kommt, dann essen die erstmal was. Und dann guckt man, ob sie es mit Rainer versuchen möchte. Oder ob er es mit ihr aufnehmen kann. Toll. Kapital 7 heißt dann einfach Julia. Caroline telefoniert mit Julia und sagt der, kein Problem, komm einfach rein, wir sind oben, erste Tür rechts. Also ist alles offen. Das Hoftor, die Haustür. Was? Auch und Julia kommt für ein paar Tage, weil sie halt nicht die ganze Woche Urlaub bekommen hat. Ne? Deswegen halt nur ein paar Tage. Boah, was ist denn das? Okay, also sie frühstücken jetzt. Er sah sie an. Sie sagte, ich will, dass wen wir das machen. Also das mit dem, dass sie und Julia miteinander Sex haben und er kann zugucken und dann haben die alle drei, ja. Dass wen wir das machen, du dasselbe mal mit mir und einem anderen Mann machst. Ich habe da auch schon eine Idee, wen wir da nehmen. Er erschrak und überlegte. Ich war schon immer der Meinung, sagte er, wenn ich etwas von anderen verlange, muss ich auch selbst dazu bereit sein, es zu machen. Wie bitte? Also ich meine, also es ist noch nicht geklärt, dass er auf Männer steht, ja? Und nur, weil die ihm angeboten haben, angeboten, ein Dreier mit ihm zu haben. Und dass die Frauen es miteinander machen, vor ihm. Das bedingt jetzt, dass er bereit sein muss, es mit einem anderen Mann, ein Dreier, und dann nur mit ihm alleine und Caroline kann zugucken? Was ist denn das für ein Gleichberechtigungsverständnis, bitte? Das ist doch, also, was zur Hölle? Es stimmt so vieles an dieser Geschichte nicht. Und das ist gar nicht mal das Gefuckel, sondern einfach dieses Ganze drumherum. Es ist unglaublich. Du weißt aber auch, dass das bedeutet, dass du einen anderen Mann küssen und blassen musst. Ja, und noch deutlich mehr. Also. Ja, aber er sagt dir jetzt, dass er halt Interesse an B-Spielen hat. Ist gut, dass er das jetzt sagt. Und dass das so ist. Und er nicht weiterhin zu Dingen genötigt wird. Aber hey. Sie sah ihn prüfend an. Du bist ein faszinierender Mann. Du hast eine Ausdauer und eine Hingabe, die sich jede Frau wünschen kann. Und du bist bereit, dich mit deinem eigenen Geschlecht zu beschäftigen, wovor viele Männer Angst haben oder es für unmännlich halten. Und du bist sehr rücksichtsvoll und hast Liebe in dir. Er sah sie verwundert an. Sie lachte und sagte, jede Frau, die sieht, wie du dich bewegst und nach dem Sex benimmst, würde das sehen. Aha. Interessiert fragte er, woran zum Beispiel? Du kuschelst gerne, bist oft anhänglich und deine Berührungen sind meist so sanft und vorsichtig, als wäre ich aus Glas oder ähnlich zerbrechlich. Nee, ich habe keine Lust, da was zu sagen. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll jetzt. Nee, das überlasse ich euch an dieser Stelle. Ihr könnt ja auch mal was arbeiten, ne? Ihr unterschätzt es immer. Ja, und jetzt beschließen sie dann wirklich zu frühstücken. Wirklich, wirklich. Jetzt. Also vielleicht doch nicht wirklich, weil sie einen dünnen Bademantel anhat und er schon wieder alles sehen kann. Und das natürlich Absicht war. Und du bist wie immer sehr charmant mit SCH. Und dann wird gelächelt. Und sie frühstücken doch. Es wird nicht gewuckt. Wer konnte denn damit rechnen? Ja, und dann klingelt es. Rainer geht dann aufmachen, weil sie denken, es ist jemand anders, weil die Julia hat ja aufgetragen bekommen, einfach reinzukommen. Und dann steht dann die Julia und fragt Rainer. Mit der I, ganz wichtig. Und er möchte ihr die Hand geben und dann macht sie einen Schritt auf ihn zu, legt ihm die Arme um den Hals und steckt ihm ihre Zunge in den Mund. Ja. Also Leute, wenn ihr an meine Tür kommt, so begrüße ich euch nicht. Das wollte ich nur mal kurz klarstellen. Außer Neftis, die schon. Nur, dass das mal klar. Und natürlich Annika. Einfach aus Gleichberechtigungsgründen. Okay, es wird geküsst, es wird gerieben. Kann nicht lange dauern, bis gelächelt wird und gestöhnt. Es wird gestreichelt. Ah, da wird gelächelt, sag ich's doch. Ja, Ja, Caroline hat ihren Bademantel schon wieder geöffnet und steht jetzt auch daneben. Die hat ein Netzkleid an mit großen Löchern und sein Pensi zuckt. Natürlich, das erkennt auch die Julia, dass der zuckt. Und irgendwie hat die Julia sich jetzt auf ihn gesetzt. Okay. Und sie trägt dasselbe Netzkleid wie die Caroline. Nur eine hat hellblau und die andere rosa. Das sind oft verwendete Farben bei Sexklamotten. Echt? Ja. Und jetzt zuckt sie, nein, also er zuckt und sie kichert. Und spürt. Und sein Pensi rutscht durch die Öffnung der Shorts. Kennt man auch. Der Caroline sorgt dann dafür, dass sie nach oben ins Schlafzimmer gehen, nicht, dass sie jetzt hier im Flur schon anfangen. Gut, aber es hört niemand auf sie. Rainer gleitet. Beide stöhnen. Und sie fleht ihn an, weil sie so lange keinen Mann mehr hatte, dass er in ihr bleibt, im Flur. Und dann wird gestöhnt und geschoben und höchste Gefühle gefühlt, heftigst gestöhnt, mit jedem Stoß etwas mehr. Und sie bemerkt dann halt nicht, wie er kommt und verlangt ihm alles ab. Immer wieder ließ sie in sich stoßen. Er schrie und stöhnte, doch sie zeigte keine Gnade. Ja, Gnade hat er wohl auch nicht mehr zu erwarten. Immerhin hat er noch keine Schmerzen. Kommt vielleicht noch. Beziehungsweise wieder. Lächelnd schaute Caroline zu, unternahm aber nichts, um ihm zu helfen. Hatte ich auch nicht mehr mit gerechnet. Und jetzt stehen die beiden Frauen nebeneinander. Die sind ja ungefähr gleich groß. Das hatten wir schon gesagt bekommen. Und Rainer stellt jetzt fest, dass es Unterschiede zwischen ihnen gibt. Das wusste der anscheinend vorher nicht, dass Frauen unterschiedlich sind. Beide hatten große Brüste, waren nicht so dünn wie Model, aber doch nicht dick. Also genau richtig. Und vor allem so, wie Rainer es mochte. Natürlich. Es gab ein paar Unterschiede zwischen den beiden. Tada! Julia war im Schritt rasiert. Stopp, stopp, stopp. Nein, nein, nein. Das stand so nicht in den Steckbriefen. Nein. Julia war im Schritt rasiert, während Caroline dagegen eine Teilrasur hatte und nur einen kleinen Streifen stehen gelassen hat. Kennt ihr diesen schmalen Streifen Gras am Wegesrand? Caroline hatte blonde, lange Haare und Julia schwarze. Aber beide Frauen schienen in etwa gleich alt zu sein. Gut, mehr Unterschiede gibt's noch nicht. Sie gehen dann nach oben, ein Rainer geht vor und die Frauen unterhalten sich dann über ihn und dass er süß ist und Caroline fragt dann, wie fandest du ihn, als du ihn gespürt hast? Das sind auch Gespräche, die ich kenne, wenn ich unter Mädels bin. Und sie sagt dann, er ist stark und hat nicht so schnell nachgelassen, wie ich gedacht hatte. Caroline erwidert dann, ich weiß, was du meinst, auch wenn er noch unerfahren ist, hat er schon eine Ausdauer, die mich immer wieder überrascht. Eine halbe Stunde, bevor du gekommen bist, ha, hat er mir drei Orgasmen verschafft, wobei er viermal gekommen ist. Ja, ist ein nachvollziehbares Gespräch, das. Also hat er heute schon viermal seinen Mahn gestanden. Fünf mit dem von dir. Und du wirst sehen, dass wenn du ihm ein wenig Zeit lässt, es nicht lange dauert, bis er weitermachen kann. Um dir klar zu antworten, er hat mich in der ersten Nacht achtmal beglückt. Ich möchte hinzufügen, er hat jetzt beim dritten Mal von Schmerzen berichtet, die anhaltend waren beim vierten. Und beim fünften jetzt nicht, aber da hat er jetzt auch Frühstückspause. Ich möchte nur kurz, also er musste achtmal in der ersten Nacht und ich komme noch nicht drüber hinweg. Tut mir leid, das, nee, einfach nee. Ja, die Frauen gehen dann voraus ins Schlafzimmer. Rainer sah etwas beklommen auf die Fahne. Na, dieses Drachenbild, das da vor seiner Tür hängt. So. Seht ihr das Stopptuch. Er war sich nicht ganz sicher, ob er reingehen sollte, da er vermutete, dass ihn die beiden Frauen auslaugen würden, sobald er durch die Tür ging. Romantisch. Erotisch. Total.